Die offizielle Bekanntgabe des südkoreanischen Verteidigungsministeriums über die Stationierung des Raketenabwehrsystems SAAD in Südkorea bringt die Bevölkerung in Wut und Protest. Die Unterorganisationen des Südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, die Bürger- und Massenorganisationen vom Gebiet Incheon und weitere Organisationen aller Kreise verlangten durch Pressekonferenz, Deklarationen und Protestaktionen, es von der südkoreanischen und der amerikanischen Regierung, den Beschluss über SAAD-Stationierung zurückzunehmen und deren Plan für null und nichtig zu erklären. Die Leiter der Selbstverwaltungsgemeinden, die regionalen Parlamente und die Oppositionellen warfen Park Geun-hye vor, ohne Vereinbarung mit dem Volk einseitig über die SAAD-Stationierung entschieden zu haben. Auch die Massenmedien, darunter die Zeitungen Kyunghyang Sinmun und Hangyori sowie der Sender CBS, erwähnten das Wesen und die Gefährlichkeit der SAAD-Stationierung und verurteilten die kriegerische und landesverräterische Handlung der Regierung. Besonders die Bewohner des Kreises Songju, der zum Standort von SAAD bestimmt wurde, bildeten das Notmaßnahmekomitee aller Kreisbewohner gegen die SAAD-Aufstellung in Songju und erhoben sich zum Kampf um die Zurücknahme des ungerechten Beschlusses.